Kundgabe 5999. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.07.1954. Hilfe Gottes, dem vertrauensvoll Bittenden. Ich will euch wahrlich nicht in Schwäche belassen, die ihr mich bittet um Kraft und Gnade. Und ich will euch versorgen, wie ein Vater seine Kinder versorgt, deren Wille er erkennt als gut und ihm zugewandt. Zuweilen lasse ich in euch das Gefühl der Schwäche aufkommen, weil ich euch immer fester binden will an mich, um euch zu zeigen, dass ihr mit mir stark sein könnet und dass ihr nichts zu befürchten habt, so ihr euch nur fest an mich anschließet und ihr also nun über meine Kraft verfügen könnet. Allein seid ihr niemals, auch wenn ich mich verborgen halte. Euer Ruf aber lässt mich aus der Verborgenheit hervortreten. Darum vergesset mich nicht. Und ob eure Not noch so groß ist, lasset sie nicht über euch Macht gewinnen, sondern achtet ihrer nicht und kommet vertrauensvoll zu mir. Gerade dieses euer Vertrauen sichert euch auch Hilfe, denn dann erst seid ihr meine rechten Kinder, so ihr keine Zweifel setzet in meine Macht und meine Liebe. Kann es wohl etwas geben, was ich nicht beheben könnte? Können wohl Menschen mich an meinem Wirken hindern und kann euch ein Leid geschehen, wenn ich über euch wache? Doch ich fordere von euch, dass ihr mich angehet um Hilfe. Jegliche Not kommt nur über euch, weil ich euch veranlassen will, die Bindung mit mir einzugehen oder zu vertiefen. Suchet euch diesen Zweck jeglicher Not klarzumachen. Denket immer daran, wenn ihr in eine Not geratet, dass ich sie darum zulasse, weil ich noch inniger mit euch verbunden sein möchte, dies aber ihr selbst bewerkstelligen müsset, dass die Not nur eine kleine Mahnung ist, dass ihr inniger meine Gegenwart ersehnen sollet. Ich will nicht, dass ihr Menschen eigene Wege gehet, wo ihr mich nicht neben euch gehen lasset. Ich will ständig euer Begleiter sein, und darum werden eure Wege dann unpassierbar oder gefährlich, wenn ihr sie allein wandelt, und ich es will, dass ihr rufet nach mir, nach dem Führer, der euch stets sicher geleitet über alle Klippen eures Weges hinweg. Wenn eine Not an euch herantritt, dann kommet als erstes vertrauensvoll zu mir und unterbreitet sie mir. Denn ich will, dass ihr euch dessen entäußert, was euch drückt. Ich will nicht übergangen werden. Ich will immer für euch der Vater sein, dem ihr euch anvertraut. Und euer Vertrauen wird euch wahrlich gelohnt werden. Denn wo kein Mensch euch helfen kann, ist meine Macht nicht begrenzt. Ich kann euch immer helfen und ich will immer helfen denen, die wie Kinder zum Vater kommen und ihn um seine Hilfe bitten. Amen.